So, ich könnte wieder. Ich könnte schon wieder, Leute. Ich könnte schon wieder. Klingt so sexuell praktisch. Nein, gar nicht. Geht's los? Ja. Warum nicht, Jürgen? Gib uns doch Hinweise, maximal 10 Stück, auf eine Person, die nicht mehr unter uns weilt, damit wir mitraten können. Aber sehr gerne doch. Achtung, erstens. Ich starb im Alter von 71 Jahren an Lungenkrebs. Der Marlboro-Cowboy. Ich glaube, der ist nicht so alt geworden. Der Neue, der länger durchgehalten hat. Gab es ja ganz viele davon. Ja eben, also die engagieren einfach 50 Stück und wer am längsten durchhält, der... Der wird's dann. Nachdem ich mit 15 die Schule verlassen hatte, ein paar Monate als Erntehelfer beschäftigt war und eine Banklehre abgebrochen hatte, folgte ich meinem Vater und meinem Großvater auf ihren beruflichen Wegen. Ich begann als Assistent, Sekretär und Krankheitsvertretung. Helmut Schmidt. Nein. Helmut Kohl. Nein. Kein Helmut. Oh, jetzt habe ich zu viel verraten. Schon, oh Mann. Das schränkt es extrem ein. Kann ich das zurücknehmen? Na, jetzt kommt ein guter Hinweis. 1960 vertrat ich mein Heimatland in London beim Eurovision Song Contest. Ich wurde von denselben Songwritern unterstützt, die letzten beiden ESCs gewonnen hatten. Ich wurde Vorletzter. Welches Jahr? 1960. Meine mehrere Jahrzehnte andauernde, sehr erfolgreiche musikalische Karriere nahm da ihren Anfang. Also als Vorletzter beim ESC. Leben die Stones alle noch? Ich glaube nicht, dass über den Eurovision Song Contest mitkommt. Mick Jagger beim ESC, warum nicht? Immer noch nicht? Aber ich meine, der Kollege Kraus führt uns ja garantiert auf eine falsche Fährte und deswegen kann der oder diejenige nicht in dem Genre verblieben sein. Ja, aber britische Musiker anscheinend ja. Ist es Alice Cooper oder irgendwas in der Art? Ja, nur, dass Alice Cooper noch lebt. Ja gut, ich meine, da darf ja echt auch mittlerweile jeder mitmachen, oder? Bei so einem Song Contest. War das nicht auch Knorkator, den er mal angetreten hat? Ja, aber also in den 60er Jahren war das, glaube ich, noch echt strikt. Das stimmt. Da war das noch Fernsehgold oder überhaupt Musikgold. Viertens. Meine Biografie trägt den Titel Gib mir mein Fahrrad wieder. Also Niederländer. Das ist Rudi Carrell. Ach, ich wusste, dass der Hinweis zu gefährlich ist. Moment. Hattest du nicht gesagt in Großbritannien? Er hat sein Heimatland in London beim Eurovision Song Contest vertreten. In London, okay. Ich habe gedacht, für London und nicht so. Nein. Ja, du musst ja Engländer sein. Ah. Das mit dem Fahrrad war ein großes Risiko, ja. Das war mir bewusst. Aber das war einfach zu schön, der Titel. Gib mir mein Fahrrad wieder. Kommst du da direkt auf Holland? Manche Klischees stimmen halt einfach. Tja, wollt ihr den Rest noch hören? Ja, natürlich. Aber hallo. Meine dritte Ehefrau lernte ich beim Golfspielen kennen. Wir heirateten in Australien. Der Altersunterschied von 36 Jahren machte uns nichts aus. Hui. Was mich in meiner Karriere auszeichnete, war meine gute Vorbereitung. Also das war hauptsächlich der Tatsache geschuldet, dass er ja nach Bremen gekommen ist und zum Fernsehen wollte und nicht Deutsch gesprochen hat. Also hat er sich für jede Rolle oder für jeden Auftritt hat er sich akribisch vorbereitet, hat jeden Satz einstudiert, jede Geste hat das alles dann irgendwie so aus dem Kopf dann runtergebetet. Krass. Wenn ich aber mal mit jemandem arbeiten musste, der nicht gut vorbereitet war, rastete ich aus. Ein Mitarbeiter sagte mal über mich, er war manchmal unausstehlich, weil er kein Benehmen hatte. Er war der schlechtest erzogene Mensch, der mir je begegnet war. Wow. Also diese Akribie ist mir tatsächlich bewusst, aber und dass er auch sehr unleidlich war, aber dass er dann wirklich, also schlecht erzogen heißt ja, dass er auch in sämtlichen anderen Bereichen quasi schlecht erzogen war, das ist mir neu. Also ja, vieles davon hatte ich so beim Lesen das Gefühl, ja stimmt, dass da irgendwas war da und so, aber das Ausmaß von dem, dass der irgendwie so, der ist ja so der Everybody's Darling so, ne, im Fernsehen, der Strahlemann und immer gut gelaunt und alle himmeln den an und dass der aber wirklich so ein Arsch war eigentlich hinter den Kulissen, das Der sieht ist bei ja keinem Pardon im Prinzip in echt. Also bei keinem Pardon hast du ja auch diesen Showmaster. Heinz Schenk. Der ist wirklich Showmaster, oder wie ist der Heinz Schenk? Ja, der hat ja früher der blaue Bock. Ja. Keine Ahnung. Ach so, okay, ja, wusste ich, war mir gar nicht bewusst, dass der wirklich authentisch ist. So in der Art ist Rudi Carrell gewesen. Ja. Das weiß ich jetzt nicht genau. Ich kann mir auch einfach gut vorstellen, dass er damit einfach nicht zurechtkam. Das auch, ich meine, es ist ja auch immer so eine Frage, wenn dir Leute Zeit stehlen, aus deiner Perspektive, wenn du sagst, sie sind nicht gut vorbereitet, wollen aber mit dir arbeiten, dann stiehlt die Person mir die Zeit und dann habe ich keinen Grund mehr, höflich zu dir zu sein. Also so eine professionelle Distanzierung dann auch von der Person. Na, das war so ein bisschen wahrscheinlich auch so, weil er das Thema so ernst genommen hat. Der hat auch quasi keine Hobbys irgendwie. Er hat irgendwann ganz spät mit Golf angefangen. Aber ansonsten, der hat seine Arbeit gelebt. Ja? Und er hat sich so gut darauf vorbereitet, dass er immer das Gefühl hatte, wenn jemand anders halt nicht gut vorbereitet war, dass der einfach dem nicht so viel Respekt beimisst, wie er selbst. Und es gab aber niemanden, der sich so gut vorbereitet hat wie er. Ne? Also das ist dementsprechend, ein typischer Fall. Kannst du gar nicht die Erwartungen erfüllen. Keiner kann das so ernst nehmen wie er, ja, in dem Fall. Und deswegen waren alle dann auch irgendwie Ziel von seinen Ausbrüchen im Zweifelsfall. Es gibt absurde Auftritte von ihm. Einer der Würsten, finde ich, ist immer noch aus heutiger Sicht, damals, als die fünfstelligen Postleitzahlen kamen, gab es eine Show. Stimmt. Auf RTL. Stimmt. Pass auf. Da fragte er dann im Publikum seiner Dame, ja, und wissen Sie schon Ihre Postleitzahl? Und dann erzählte die Frau, ja, ich wohne in so und so, in der Straße so und so. Ah, das wissen Sie schon sehr gut. Hier, dann bekommen Sie einen, und jetzt kommt ein RTL-Flaschenöffner. Und drückt diesen Flaschenöffner hier. Und ich so, wow, aus meinem Gesicht ist es so schäbig. Dass damit Fernsehzeit verschwendet wurde. Ja. Ich denke da gerade an unsere Sponsoren. Ich wollte nichts sagen, aber. Aber tatsächlich mit Fernsehzeit vergeudet. Ich habe gestern, Gott weiß, wie wir drauf gekommen sind, habe ich, erinnert ihr doch noch dran, als auf RTL dieser schmierige Italiener immer noch diese Verschiebespiele gemacht hat. Ja. Weißt du das noch? Ja, ja. Das kann man sich nicht mehr vorstellen. Das habe ich einem jüngeren Kollegen erzählt. Das kann sich keiner mehr vorstellen. Das ist, der kam ja mehrfach am Tag. Aber lief das nicht noch lange Jahre auf DSF und auf sonst wo irgendwie? Naja, der lief ja vor allem deswegen so spät, weil das Problem, also wenn ich es richtig verstanden habe, war ja damals, dass die Werbeblöcke so verkauft worden sind und die Werbung, also die einzelnen Clips so lang waren, dass dann so Lücken entstanden sind. Und wenn du halt Lücken in deinem Sendeprogramm hast, dann musst du die irgendwie füllen. Ja, aber der Gedanke, dass Lücken in deinem Sendeprogramm sind, ist halt... Die sind heute völlig absurd, wie das Testbild nachts. Mhm. Ja. Das ist halt einfach ein völlig veraltetes Konstrukt. Ich habe noch ein paar Hinweise für euch. Vielleicht braucht ihr die ja noch, um denjenigen zu erraten. Ich rauchte 3 Packungen Zigaretten am Tag. Weil an meiner Arbeitsstelle das Rauchen eigentlich aber verboten war, lief mir den ganzen Tag jemand mit einem Wassereimer hinterher. Also er hat im Studio geraucht wie ein Schlot und die ganze Zeit musste ihm jemand das Löschwasser hinterher tragen. Ich erreichte zeitweise an einem Samstagabend 20 Millionen Menschen. Aber ich hatte auch Misserfolge. Im Jahr 2000 scheiterte ich mit einem Sendungskonzept, bei dem ich lustige Internetfunde im Fernsehen präsentierte. Nur 8 von 10 produzierten Folgen wurden ausgestrahlt. Könnt ihr euch da noch dran erinnern? Nein, das garantiert ein Brüller, wenn man das jetzt noch guckt. Das war echt schlecht. Also es gab ja diese Zeit, wo das Fernsehen das Internet entdeckt hat. Und schau mal, ein Baby animiertes GIF, es tanzt. Ich glaube, diese Zeit hat auch irgendwie 10 Jahre gedauert oder so, ne? Wo halt dann immer mal wieder so einer mit, hier die lustigsten Clips aus dem World Wide Web, irgendwelche 3 Jahre alten Videos dann ausgegraben haben. Vor allem, was hier noch funktioniert, finde ich, war ja diese sowas wie lustige Werbespots aus aller Welt, wo das Fernsehen sich selbst reflektiert hat. Aber sobald es ans Internet ging, war es einfach völlig kaputt. Quatsch. Aber er hat auch irgendwann tatsächlich, weil du sagst, Selbstreferenzierung ist auch ein guter Punkt, der hier gar nicht mit drinsteht, aber er hat irgendwann dann auch eine Sendung gemacht über seine vergangenen Sendungen, also wo er nur in dem Fernseharchiv stand und quasi Clips aus seiner eigenen Vergangenheit anmoderiert hat. Das ist ein bisschen selbstgefällig, ja. Also der hat echt wahnsinnig viel Erfolgreiches gemacht und aber auch ganz viel Scheiß. Also der hatte Reisesendungen und Tiersendungen und Spielsendungen und was nicht alles. Im Suff hatte ich dem ZDF mal versprochen, den goldenen Schuss zu moderieren. Ich glaube, das hätte meine Karriere sofort beendet. Also bat ich meinen Heimatsender, einen Exklusivvertrag zu erfinden, um mich wieder rauszuwinden. Zu erfinden, um zu winden. Zu erfinden, um zu winden. Was sich reimt, ist gut, ne? Und das ist tatsächlich auch mein Lieblingspunkt. 1987 ruinierte ich die deutsch-iranischen Beziehungen, als ich islamische Frauen im Fernsehen Slips und Büstenhalter verbrennen ließ. Also der hat einen Sketch quasi gemacht, wo Frauen mit Kopftuch ihre BHs und ihre Slips verbrannt haben. Bonn beschloss, die vom Iran geforderte öffentliche Entschuldigung mit einem »Geht uns nichts an« abzunicken. Es folgte eine schwere Krise und öffentliche Unruhen im Iran. Der Irak erklärte mich daraufhin zum Volksheld. Alter Vater! Da habe ich noch was hinzuzufügen tatsächlich. Und zwar ist euch bewusst, dass auch Otto Walkes eine ähnliche Kontroverse im Iran ausgelöst hat? Nein. Nein. als der Ayatollah Khomeini, sonst wie, keine Ahnung. Oh, den hat er ja gern. Ja, ja, also war das war deswegen, der. Genau, den hat er dann verärgert. Damit. Und was Otto Walkes gemacht hat, hat quasi Footage, ich glaube, das ging es auch so um BHs. Wahrscheinlich war das entweder vorher oder nachher, wo sich der jeweils andere drauf referenziert hat. Die haben quasi eine Montage gemacht von Footage, wo der Ayatollah halt quasi oben steht und irgendwas geworfen wird oder so. Und Otto hat quasi den Anschein erweckt, als wenn der BHs nach oben geworfen würden und der Ayatollah die halt entgegennimmt oder was auch immer. Ja, ja, ja. Halt auch völliges No-Go und das war ähnlich. Otto Walkes hat auch quasi mit dem Ayatollah sich damals angelegt. Das klingt echt mega ähnlich. So. Aber geil fand ich, dass es halt irgendwie, das ist halt komplett eskaliert, die ganze Lage. Die haben daraufhin die Botschaft in Deutschland irgendwie zugemacht und die Leute abgezogen und erstmal die diplomatischen Beziehungen eingestellt. Und Bonn hat gesagt: So, pf, ja, Unterhaltung, ey, was sollen wir jetzt da tun? So, geht uns nichts an. Ja, so kürze sich das, ja. Sehr, sehr krass. Ja, okay, aber das hätte ich mir alles sparen können. Ihr wusstet ja gleich, wer es ist. Ja, oh Mann, jetzt, Philipp, jetzt ist für die nächste Folge ganz schön Erwartungsdruck auf dir. Na dann, schauen wir mal beim nächsten Mal. Tschüss.